herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 8, 2014. Teure User. Und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, worauf das abzielt. Und zwar Facebook kauft WhatsApp, ja. Durchschnittlich $43 wäre dann ein User-Wert sozusagen. Größenwahnsinn, ja, 19 Milliarden gibt Facebook insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, aus. Ja, erst hat es geheißen 16 Milliarden, aber da kommen offenbar noch 3 Milliarden Optionen dazu für Mitarbeiter etc. von WhatsApp. Also ich muss schon sagen, das ist nicht nur die größte Tech-Übernahme, die in dem Bereich eben stattgefunden hat bisher, sondern das zeigt auch, wie traurig eigentlich das ganze Spiel da geworden ist, ja. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan von WhatsApp. Ich hatte zum Glück nie installiert, ja, und es wird auch weiterhin nicht passieren. Mir ist eigentlich egal, ob jetzt WhatsApp von Facebook, von Google oder von sonst irgendjemand gekauft wurde. Ja, Facebook hat's ja jetzt im Prinzip. Und das ist mir eigentlich wurscht, weil WhatsApp von vorne bis hinten unsicher ist. Ja, das kann man durchaus sagen. Das hat auch immer wieder, ist es ja durch die Presse gegangen. Das interessierte die Leute einen feuchten Kehricht. Jetzt wird das Ganze verkauft und jetzt haben die Leute, springen jetzt also reihenweise ab von WhatsApp, ja, und sagen, nein, sie wollen ja nicht bei Facebook sein mit ihren WhatsApp-Daten. Ich kann da nur sagen, ob jetzt WhatsApp oder Facebook die Daten hat, spielt keine Rolle. Ich würde sogar Facebook ehrlich gesagt noch mehr vertrauen als WhatsApp, weil da weiß man wenigstens, dass die einigermaßen einer großen Kontrolle unterliegen. Ja, da wird also ja immer groß Kritik geäußert in den Medien dazu und da wird auch besonders Augenmerk drauf gelegt, genauso wie Google. Die haben mehr Datenschutzbeauftragte bei Google als manch andere Firma Angestellte hat, um das Produkt zu vertreiben. Ja. Also ich muss schon sagen, das ist schon skurril, aber insgesamt würde mich das ja freuen, ja, wenn die Leute endlich von diesem WhatsApp weggehen, ja, und sich mal was Vernünftiges suchen. Und was machen die Leute stattdessen? Die suchen sich eine App aus. Das meiner Meinung nach, ich sag keinen Namen, weil ich will da nicht noch weiter Werbung machen dafür, aber die meisten Stimmen, die ich gehört habe, ja, wollen jetzt auf eine App schmecken, die im Prinzip dasselbe in grün ist, ja. Proprietär, unfreie Protokolle, kein Einblick in die Source Codes, wieder mal muss man blind vertrauen, ja. Schlüssel werden auf dem Handy abgelegt, aber offenbar nicht gewechselt. Andere Stimmen sagen, die Schlüssel werden auch auf dem Server abgelegt. Also es ist aber kein Perfect Forward Secrecy, das heißt, die Schlüssel werden nicht dauernd gewechselt, sondern es wird ein Schlüssel vereinbart und der wird gespeichert, so. Und wenn der dann kompromittiert ist, ja, kopiert ist oder anderweitig irgendwie umgangen wird, was eben der Closed Source App absolut nicht von der Hand zu weisen ist, dass es passieren könnte, hat der Angreifer also den Code und kann alle Nachrichten, die jemals abgeschickt wurde von dem Account oder zu dem Account und die noch abgeschickt werden, entschlüsseln. Damit ist das Sicherheitskonzept grundlegend kaputt. Ja, geht nicht. Also, wundern tut's mich nicht bei den Usern von WhatsApp, weil denen ist offenbar immer der Komfort wichtiger gewesen als die Sicherheit. Schon hätten die sowas wie WhatsApp niemals benutzt. Ja? Manche Leute haben es noch gemerkt und sind dann abgesprungen von WhatsApp und haben was Vernünftiges installiert. Meiner Meinung nach kann die Antwort nur ein Open-Source-Programm sein, eine Open-Source-App und natürlich auch ein standardisiertes offenes Protokoll, wie beispielsweise oder um es bezeichnend zu sagen, XMPP, extrem weit verbreitet, mit OTR-Verschlüsselung, OTR beinhaltet Perfect Forward Secrecy, Perfect Forward Secrecy generell. Das heißt, es wird bei jeder Sitzung ein neuer Schlüssel vereinbart. Damit ist es maximal möglich, eine Sitzung zu entschlüsseln, falls ein Schlüssel mal wirklich kompromittiert würde. Das wird natürlich aber dann sehr, sehr unwahrscheinlich gemacht durch die transparenten Vorgänge, die da eben mit einer Open-Source-Software gewährleistet sind. Ich bin entsetzt, dass wiederum nicht dieses überall verfügbare Protokoll von den Leuten genutzt wird. Um nur ein Beispiel zu nehmen, GMX setzt Jabba ein, beziehungsweise XMPP 1&1, ja, setzt es ein. Man darf nicht verschweigen, auch WhatsApp und Facebook setzt es ein, nur dass das nur noch die Grundlage, nur noch das Basisprotokoll ist. Die App selbst macht natürlich das so, dass es nicht mehr kompatibel ist. Das heißt, es nützt einem nichts. Man kann keinen sicheren Client benutzen, ja, weil eben das wird im Prinzip nur noch missbraucht, das System oder das Protokoll. Und man weiß auch nicht, wie stark das geändert wurde. Wurde natürlich geändert, schon wäre es ja kompatibel. So. Also, das Ganze ist traurig, ziemlich traurig. Ich mache das nicht mit. Ich bin ja schon vor längerer Zeit, nachdem das war mit dem Datenskandal, von dem recht sicheren Google Hangout weggegangen. Recht sicher deswegen, weil auch die Perfect Forward Secrecy benutzen. Ja. Allerdings ist eben beschränkt sich eben die Verschlüsselung nur auf die Übertragung, aber nicht auf die Speicherung von den Daten. Und damit scheidet das dann natürlich aus nach dem NSA-Datenskandal, das ist ganz klar. Die Alternative war dann für mich einfach das XMPP mit OTR-Verschlüsselung und das ist die einzige Alternative. Entweder will man mit mir sicher kommunizieren oder man kommuniziert mit mir gar nicht, ganz einfach. Gut, ich meine, nicht jeder ist in der Situation, ich kann mir das erlauben, das so zu machen, ja? ich weiß schon, wie stark eben der Druck sein kann, wenn man eben Bekannte hat, mit denen man unbedingt kommunizieren will. Und diese Bekannten sagen dann, nö, ich will aber über WhatsApp oder über die und die App jetzt chatten und nicht über was anderes, das ich nicht kenne. Da ist der Druck natürlich groß. Andererseits muss man sich fragen, ja, warum muss man selbst denn derjenige sein, der dann nachgibt? Ja, das bringt einen ja dann in eine schlechtere Position. Ja, also Leitwolf wird man so nicht, ja. also XMPP und den vor allem den Entwicklern, ja, und den Hütern dieses Standards muss man allerdings hier ganz, ganz, ganz harte Kritik auch anbringen, ja, muss man den anbringen, weil sie hier offenbar wieder einmal, das ist nicht das erste Mal, sondern das ist das wiederholte Male, bestimmt schon dutzende Male, als das passiert ist, verpennen sie, ja, die Möglichkeit, dieses Protokoll weitläufig zur Akzeptanz zu bringen. Man sieht ja offenbar, und ich hab hier jetzt nach diesem ganzen Mist, ja, habe ich auch einen Teil des Glaubens an die Benutzer verloren, das sage ich auch ganz klar. Ja, also das, was man früher, wo ich immer gesagt habe, na, das ist mir zu elitär, das glaube ich nicht, ja, dass man hier mittlerweile die Userschaft unterscheiden kann zwischen den dummen User-Fee und der Elite. Ja, muss ich ganz klar sagen, ist traurig, dass die Erkenntnis rübergekommen ist, dass es tatsächlich so ist. Offenbar tut nur noch die Elite sicher miteinander kommunizieren, ja, und das User-Fee, dem ist das alles egal. Ja, und das kann ich aber nicht einfach nur da den Usern die Schuld geben, dass sie zu dem User-Fee geworden sind, sondern ich muss denen die Schuld geben, die eben auch vernünftige Protokolle etablieren wollen oder eben die Entwickler, die solche Apps für diese Protokolle schreiben, dass die offenbar denken, Naja, die Elite weiß es ja, da brauche ich ja nichts mehr zu machen, ja. Wer sich schützen will, der schützt sich und wer nicht, der eben nicht. Und deswegen verpasst man hier eine Chance nach der anderen, um die Nutzer endlich mal dazu zu bekommen, sich selbst zu schützen, ja. Es wäre ja möglich, aber die Werbung hat sehr viel Magie bei sowas, ja. Und wenn man es dann noch schafft, ein gewisser Coolness-Faktor rüberzubringen, dann hätte man wohl dieses Protokoll, sage ich mal, so weit nach vorne bekommen, dass jetzt eben alle Leute auf sowas umsteigen würden, na, oder fast alle. Muss man denn von WhatsApp jetzt zu einer anderen proprietären App umsteigen? Nein, konnte er sparen. Könnt ihr auch gleich WhatsApp behalten. Wie gesagt, ob jetzt Facebook die Daten hat oder WhatsApp die Daten hat. Ihr seht ja, was damit passiert. Ihr nehmt den nächsten proprietären Anbieter von so einer App und von wem wird der gekauft? Von Google? Auch von Facebook? Ja, von irgendeiner anderen Riesenfirma, die dann eure Daten nimmt und verwertet? Da kann man jetzt bei Facebook bleiben, weil Facebook hat die Daten, Entschuldigung, bei WhatsApp und Facebook, die haben jetzt die Daten schon, ja. Auch wenn ihr die jetzt schnell euren Account löscht, eure Datensätze sind da noch vorhanden, macht euch keine Illusionen. Und verklagen, ja, tut die mal verklagen. Das wird lustig. Die lachen sich kaputt in den USA. Und dann könnt ihr. Auch eben wie gesagt, dort eure Daten lassen schon, habt ihr ja jetzt dann bei mehreren Firmen sogar noch eure Daten los oder ge gebt eure Daten preis. Ja. Also, wie gesagt, harte Kritik an den Entwicklern, da, man muss eben auch mal Open Source Apps beziehungsweise sichere Apps pushen, Werbung, Coolness-Faktor steigern und so weiter und so weiter. Ansonsten klappt das nicht. Wer immer nur denkt, naja, ich mache das ja für die und die Benutzerschicht, da wird es eben ein Problem geben. Ja? Nämlich dann, wenn eben diese Benutzerschicht auch außerhalb mit anderen, mit in Anführungszeichen normalen Leuten kommunizieren will, ja? Dann kann man das nicht benutzen. Ja? Und schon alleine die Tatsache, dass eben fast jeder E-Mail-Account in Deutschland web.de, GMX, ja, 111, also United, bla bla, ich glaube United Internet heißt, eben standardmäßig einen XMPP-Account hat, ja, und die Leute wissen das gar nicht, das zeigt ja schon mal, wie viel Potenzial hier einfach so verprasst wird, ja. Wie viel Potenzial einfach die Toilette runtergespült wird, wenn man sich mal wieder mit diesem WhatsApp Toilettenpapier den Hintern abwischt, ja, was da dann verspielt wird. Und da kann man eben den Usern keinen Vorwurf machen, weil eben die User sich auch durch die Werbung leiten lassen. Und wenn eben eine kritische Zahl von Usern sich für eine App beispielsweise, gerade im Kommunikationsbereich entschieden hat, dann wird schwierig, da nochmal wegzukommen. Jetzt wäre wieder eine Chance gewesen. Damals war die Chance von ICQ, als ICQ quasi so gut weg war vom Fenster, dann AIM, als AIM fast weg war vom Fenster, ja. Dann ganz groß, Google Talk, G-Talk hat auf XMPP basiert. Und Google selbst hat gesagt, sie haben keinerlei Unterstützung aus der XMPP-Community bekommen und es gab auch keine Anstalten außerhalb von Google, das irgendwie nach vorne zu bringen. Und dann hat man gesagt, pfeift da drauf, wir machen jetzt was anderes. Herausgekommen ist das Hangout. So. Und jetzt wieder hätte man die vielen User, die jetzt von WhatsApp fliehen, ja, die wollen was anderes, die lasst man wieder im Regen stehen. Ja, und auch wenn ich es schon ausführlich erklärt habe, wie einfach das ist, alles einzurichten, aber ich meine, klar, das muss auf breiter Front gesagt werden, da muss größere Sachen Berichte geben, da muss auch mal Werbung gemacht werden, ja. Und da ist eben ein großes Problem vorhanden, ja. Mit dieser App, die momentan eben als Alternative gehandelt wird, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, denn sie ist vom, das ist von der Regen in die Traufe gekommen, ja, derselbe Kram wie WhatsApp, und sicherer, pff, gar nichts. Das Wort einer Firma steht da im Raum und es gibt keine Kontrolle, ja, man weiß noch nicht mal, was für einen Übertragungsstandard die benutzen. Es ist noch nicht mal sicher, wo der Key jetzt abgelegt wird, im Handy oder auf dem Server oder beides vielleicht sogar. Also es ist einfach nicht okay. Ja? Und warum sollte man jetzt das machen, sich wieder an denselben Mist binden wie vorher, wo das passiert, vielleicht wieder passiert, ja? Wie gesagt, wenn diese App dann so groß wird, dass sie relevant ist, ja, dann kommt entweder Google oder Facebook oder sonst eine große Firma und kauft die auf und fertig. Ja, habt ihr wieder dasselbe. Könnt ihr wieder wechseln, wenn ihr das dann nicht wollt. Ja, also, dann nennt man sich doch ein System, das von Grund auf offen ist. Da kann man jeden Server benutzen, dann kann man sich aussuchen. Ja, ihr wollt einen Server in Deutschland? 50, 60 Stück, bitte sehr. Ihr wollt einen Server in den USA? Kein Problem, unzählig. Ihr wollt einen Server in Island? Ja, auch kein Problem. Zack. Ihr könnt überall einen Account erstellen. Ja, die Java-Server sind untereinander kompatibel, die XMPP-Server. Und jeder kann mit jedem Server kommunizieren. Ja, alles klar, kein Problem. App, ich benutze Xabba, ja, auf dem Android. Es gibt sehr viele verschiedene Apps auf allen Systemen. Ja, und damit meine ich übrigens auch nicht nur Mobilsysteme, sondern es gibt Apps auf dem Desktop für jedes System, egal ob Mac OS, iOS, Android, Windows, Linux, alles gibt's für jedes System gibt's eine XMPP App. Ja. Und also könnt ihr also auf dem Desktop chatten, ihr könnt auf dem Handy chatten mit der gleichen Sicherheit. Ja. Und wenn ihr mal die Schnauze voll habt von einer App, zum Beispiel wenn ihr euch jetzt Xabba anguckt, ich finde es sehr gut, weil es äußerst sicher ist, eben wegen der Open Source Philosophie, die dahinter steht, und auch wegen der Einfachheit. Ja. Wenn ihr aber dann zum Beispiel sagt, nein, ich möchte lieber etwas, wo ich dann auch andere Sachen noch nutzen kann, ja, also noch mehr Dienste. Übrigens geht es auch bei Xabba, da kann man zum Beispiel auch GTalk, das alte noch benutzen und so weiter und auch noch andere Messenger-Dienste, die bei uns nicht so bekannt sind. Dann kann man das eben auch tun, wenn man sich andere Apps installiert, beispielsweise IM Plus. Auch IM Plus kann OTR verschlüsseln. Nur bitte darauf achten, dass ihr bei Xabba eben dann oder bei Jabba XMPP Server dann eben OTR aktiviert. Ja, offenes Protokoll, offenes System, sehr sehr sicher, ja, extrem sicher durch erzwungenes Perfect Forward Secrecy und OTR Verschlüsselung. Nehmt es, mehr als vorschlagen kann ich es nicht. Wenn ihr es nicht nehmt, selbst schuld. Aber jammert nicht über eure Daten oder flennt rum, wenn dann die andere App wieder übernommen wird vom großen Anbieter. Es wird passieren, wenn diese Relevanz hat. Ja, wenn die relevant ist, wird sie übernommen werden, ganz klar. Ja, WhatsApp, der Entwickler, der hat auch immer gesagt, nein, WhatsApp wird nicht verkauft. Wir wollen sicherstellen, dass die Daten von den Usern sichern sind, bla bla bla. Und dann haben sie unsichere Datenübertragungsprotokolle genommen, am Anfang sogar ohne Verschlüsselung. Ja, unglaublich, die Dinger sind in Klartext verschickt worden. Ja. Aber selbst diese Beteuerung, dass dann eben die Firma nicht verkauft wird, ist jetzt eben hinfällig. Ja. 19 Milliarden sind eben dann doch eine Summe, wo man seine Prinzipien verkauft. Ja. Ehrlich gesagt, ich würde es auch tun für 19 Milliarden. Ich bin nicht der heilige Rio. Ja. Für 19 Milliarden würde ich alles verkloppen, ja, was ich an User-Daten habe. Ganz einfach. Boom. Und wer was anderes sagt, der lügt. So. Jetzt muss ich auch mal sagen. Ja. Gut, also Datenskandal geht da ja Hand in Hand mit dem ganzen Dreck da, was momentan abläuft. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Ja. Dreht mich mal wieder in Ekstase. Aber es gibt ja hier ein paar Ansätze, um das ein bisschen zu einzudämmen. Zum Beispiel ist das Schengen-Netz immer unter in der Diskussion, ja. Und ich finde, das ist der einzige richtige Ansatz. Das heißt ja nicht, dass das dann beschränkt ist, das Netz, das Internet auf den Schengen-Raum, ja. Sondern es bedeutet nur, dass es eine Möglichkeit geben muss innerhalb der Schengen-EU. Dazu gehört nicht Großbritannien, und das ist auch ganz wichtig, weil die auch hier meiner Meinung nach illegale, menschenrechtsverletzende Ausspionierungsaktivitäten unternehmen gegen andere EU-Länder. Das war auch schon mehrfach bekannt geworden, nicht nur durch die Enthüllung von Snowden, sondern auch nachweislich passiert. Und das geht natürlich nicht. Die dürfen natürlich da nicht in das Schengen-Netz reinkommen, kommen auch nicht. Deswegen auch wahrscheinlich der Name Schengen-Netz, weil Schengen ist ja eine Übereinkunft an den Grenzen, dass nicht mehr kontrolliert wird, ja, dass man einfach so über die Grenze gehen kann, ja, ohne Kontrolle, zum Beispiel eben wie hier nach Deutschland, nach Frankreich, ja, hat das Schengen-Abkommen vorgesehen, da muss man nicht mehr kontrolliert werden, EU, fertig, ja. Und andere Länder wie eben zum Beispiel Großbritannien, da wird kontrolliert, weil sie nicht Bestandteil vom Schengen-Abkommen sind. So, also Schengen-Netz. Ja, was bedeutet es eben dann nur noch Datenverkehr abgeschottet, also eine Möglichkeit abgeschotteter Datenverkehr zu betreiben. Ja, es das heißt aber nicht, dass eben das eigene System abgeschottet wird gegen oder für Datenverkehre in andere Wirtschaftsräume. Ja. Also da keine Angst, aber es muss ja eine Möglichkeit geben, die Server so zu routen, dass man an den USA und an Großbritannien vorbei kommunizieren kann. Das muss gewährleistet sein, erstmal. Das ist der erste Schritt, wenn auch nur der erste Schritt, ja, zur Verbesserung der Sicherheit. Ja, der zweite muss natürlich dann auch sein, dass die Abhörstationen in Europa, besonders die in Deutschland, die NSA unterhält, auch geschlossen werden. Ja, und es auch eindeutig eine Anweisung gibt, dass das nicht mehr geduldet wird. Ja, mein gut, das braucht man wahrscheinlich nicht, weil es ist nach deutschem Gesetz eigentlich nicht geduldet. Aber es müssen eben die Abhörstationen geschlossen werden. Punkt aus, fertig. Ja. Egal was für Konsequenzen das hat, ich sag's auch gleich. Egal was für Konsequenzen das hat. Ja, es gibt irgendwo Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden, und diese Grenzen sind bereits überschritten worden. Also auf jeden Fall gab's hier dann auch Rückenwind, ja, für die Idee von diesem Schengen-Netz, ja. Die Bundeskanzlerin Merkel will also darüber jetzt auch sprechen, und in Paris, und die EU-Kommission hat auch die Unterstützung bereits signalisiert. Die Nili Kroes oder Neli Kroes ist da ja zum Glück etwas aktiv, was das anbetrifft, in der EU. Sie ist die EU-Kommissarin. Und deswegen kann man hier guter Dinge sein, dass da das Thema zumindest nicht gleich wieder vom Tisch kommt. Ob wir da jetzt groß was hören werden davon, ist die Frage. Es ist am Mittwoch war die Konferenz. Ich habe nur gehört, dass es eben die Konferenz geben wird. Ein Ergebnis davon bleibt aber hier aus. Da sehe ich nichts. Ja, also ich hoffe, dass da zumindest mal hinter den Kulissen nicht wieder alles im Sande verläuft und dass da am Thema dran geblieben wird. Denn das Thema wird wohl sehr, sehr wichtig. Natürlich sind da, gibt es da auch Gegenspieler, ja. Hier in der Bitkom demaskieren sich gerade reihenweise die US-Anbieter, ja, die sowas grundsätzlich ablehnen, ja, und auch eine Schuldzuweisung der Telekom übrigens, der Deutschen Telekom, rigoros ablehnen. Die haben nämlich gesagt, nach allem, was derzeit bekannt ist, sind es nicht die deutschen Sicherheitsbehörden, die Grad und Maß bei der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit aus den Augen verloren haben. Ja? Und da Das hat man eben als Schuldzuweisung an die NSA und GCHQ gewertet und das hat eben heftige Gegenwehr bei US-Anbietern hervorgerufen. Ja, ach, ne? Man glaubt's kaum. Zu diesen Unternehmen gehören unter anderem auch Microsoft, Google, Oracle, Amazon und eBay. Das zeigt auch, dass den Unternehmen offenbar die Datensicherheit nicht viel wert ist. Ja, und es ist mir unbegreiflich, wie diese Firmen denken können, sie könnten sich hier in Europa breit machen, das mit ihren Sicherheitsbestimmungen bzw. mit ihrem Maß an Datenschutz, das geht nicht. Diese Firmen sind in der EU bzw. sogar eben in Deutschland tätig und hier haben unsere Sicherheitsbestimmungen zu kämpfen, die deutschen zu gelten. Und dafür muss man eben auch kämpfen und hier haben eben unser Maß und gerade der Sicherheit eine Rolle zu spielen und überhaupt nicht das der US-Anbieter. Wenn die US-Anbieter damit nicht einverstanden sind, dann können sie ihre geschäftlichen Aktivitäten in unserem Wirtschaftsraum einstellen. Das bleibt ihnen überlassen. Ja, die werden nicht gezwungen, bei uns aktiv zu sein. Wenn die aber unser Geld wollen, dann müssen sie auch nach unseren Regeln spielen. Wie das natürlich überhaupt möglich sein soll, wenn die Firmen von der eigenen Regierung erpresst werden, um die Daten rauszurücken, ja, und dann auch noch eine Maulsperre bekommen, dass sie nicht sagen dürfen, dass sie die Daten rausrücken mussten, das steht natürlich wieder auf einem anderen Platz. Ja. Da bleibt natürlich für die anderen Staaten eigentlich nur noch eine Konsequenz, eben Server und Firmen in den USA, die aus den USA kommen und unter amerikanisches Recht fallen, eben zu meiden. Ja, das ist die einzige logische Konsequenz. Ja. Gut, ja, also die US-Anbieter demaskieren sich. Der Datenschutz ist hier meiner Meinung nach, das zeigt sich, der Datenschutz nach europäischem Standard kein Pfifferling wert, ja. Was mich allerdings auch nicht wundern, jede andere Vorstellung wäre eine Illusion gewesen. Ja. Amazon, wie gesagt, auch dabei. Immerhin habe ich noch eine positive Meldung von Amazon hier. Und zwar Amazon Prime startet einen kostenlosen Video-Streaming-Dienst für, kostenlos in Anführungszeichen, ja, für Amazon Prime-Kunden. Ja. Also, wer Amazon Prime-Kunde ist, das heißt also, wer da den Premium-Versand kostenlos kriegt, der hat ja auch schon eine Kindle-Leihbücherei gehabt, allerdings nur, wenn man wirklich einen Kindle hat und nicht nur die Kindle-App auf irgendeinem anderen Gerät. Und dazu kommt jetzt auch noch ein unbegrenztes Streaming von mehr, so heißt es, als 12.000 Filmen und Serienepisoden. Ja, Prime Instant Video. Das hört sich natürlich jetzt erstmal viel an, ist es aber jetzt nicht wirklich. Also es sind dann auch nur ausgesuchte Serien und Filme, klar. Wenn man allein schon denkt, was manche Serien, die hier The Big Bang Theory beispielsweise, an Folgen haben, ja, dann sieht man, dass diese 12.000er-Zahl dann doch schon etwas, weniger wert ist, als es jetzt anhört. Aber immerhin, ja, ab dem 26. Februar können eben alle Prime-Kunden das genießen. Teilweise weniger freuen werden sich die Kunden von Lawfilm.de, Lawfilm.de ist ja auch von Amazon, eine Tochterfirma, aber bei denen hat es das Abo-Modell jetzt verhagelt. Ja? Offenbar gibt es da ein paar Modelle, bei denen dann das nicht so gut wäre für die Endbenutzer wie vorher. Ja, allerdings ist da noch fraglich, das haben etliche Nutzer jetzt gesagt, allerdings ist mir noch ein Rätsel, wieso, denn das Streaming-Abo kostet eben, sagen wir mal, relativ wenig, aber wenn man das umrechnet, das kostet ja monatlich, und wenn man das dann umrechnet, würden die so über 80 Euro zahlen, aber der Amazon Prime Service kostet ja nur 49 Euro im Jahr, also ist das eigentlich positiv, ja, also weniger. Ich weiß noch nicht genau, ich habe mich mit den Lawfilm.de Modellen da noch nicht auseinandergesetzt. Also möglicherweise gibt es da bei einigen Paketen Probleme. Es geht aber auch hier auch nur um den Streaming-Service, ja, nicht um den DVD-Verleih, wie ihn ja Lawfilm auch zusätzlich anbietet. Ja. Also auch das nicht vergessen. Ja, die Spiele, die Olympischen Spiele in Sotschi 2014 sind vorbei. Grandios abgelaufen ist alles. Wunderbar. Was hat man nicht alles für Angst gehabt? Oder was soll ich mal sagen? Was hat man nicht alles für Ängste geschürt? Ja. Die russischen Sicherheitskräfte können nicht für Sicherheit garantieren. Die Zustände sind katastrophal. Und so weiter und so weiter. Also, was da alles gesagt wurde. Und was? Wie? Fast perfekt abgelaufen alles. Ja? Fast, das ist ja unglaublich. Also es hat alles gestimmt, ja gut, es gab einen Biathlon-Wettbewerb, da muss ich sagen, das waren halt also eine höhere Macht, ja, die das verhindert hat, ne? Das Wetter respektive, weil da wurde dann natürlich hier durch den Nebel konnte man nicht starten, ja, was soll man gegen den Nebel machen, ja, ist halt mal so. Aber ansonsten muss ich schon sagen, fantastisch, ja, was alles, wie das alles geklappt hat und so. Ich habe es schon mal anklingen lassen, nicht fantastisch fand ich die ganze Hetze und Anti-Russland-Propaganda in den Medien, die da stattgefunden hat. Und da muss ich schon sagen, das war wirklich beschämend, was die westlichen Medien da gemacht haben und versucht haben auch, ja. Bei vielen Menschen werden sie es auch erreicht haben. Putin Games wurde das genannt, ja. Ja. Ich meine, immer wieder diese Versuche, die Legitimation abzuerkennen, dass Putin zigmal mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde. Ja, diese Legitimation abzusprechen, ist einfach allerunterste Kajüte. Dann habe ich, das hat mich richtig wütend gemacht. Ich habe heute einen Artikel gelesen bei Mashable, wie versucht wird, jetzt die russische National, also die, was das russische Nationalteam gibt's ja eigentlich bei Olympia nicht. Das sind ja alles nur Konstrukte. Ja. Aber die russische Delegation kann man glaube ich auch nicht sagen. Ja. Sagen wir mal, die russischen Sportler zu denunzieren. Ja. Indem dargelegt wird, dass ja fünf, ich glaube, ja, fünf waren's, der Goldmedaillen eigentlich ja von Nicht-Russen erstritten wurden, ja, und damit eben ja eigentlich ja gar keine russischen Goldmedaillen sind. Ja. Da wurden dann so Beispiele war wie zum Beispiel ein Koreaner, der eben dann auf einmal Viktor heißt, ja, oder noch ein anderer Viktor gab's, ja, sogar aus Washington war jemand. Ja, die haben aber jetzt die russische Staatsbürgerschaft. Ja, wird man vielleicht mal zu denken geben, warum das so ist. Und da wird es eben so dargestellt bei Mashable, als ob das nicht gang und gäbe wäre. Wollen wir mal gucken, wie viele US-Athleten denn nicht US-amerikanischer Herkunft sind. Das findet man bestimmt eine Menge. Und überhaupt, wie soll denn das gehen? Ich meine, wer die Staatsbürgerschaft hat, der hat die und fertig. Es ist oft, das ist auch im Fußball bei uns so, ja, dass eben auch mal jemand aus Polen die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, damit er bei uns spielen kann in der Nationalmannschaft. Ja, ne? Und sehr erfolgreich auch ist. Ne? Das soll man dann sagen, wenn Deutschland mal wieder was bringt, ja, beim Fußball, ja, momentan ist er eher schlecht, aber falls mal wieder, ne, dann soll man dann sagen, naja, aber das zählt ja eigentlich nicht, weil, ja, ein Viertel der Mannschaft ist ja gar nicht deutsch. Ja, da kommen wir an einen ganz gefährlichen Punkt. Wenn es hier heißt, so und so viel Prozent der russischen Mannschaft sind ja gar keine echten Russen. Ja, was sind denn echte Russen? Ja, wer die Staatsbürgerschaft hat, dann sind es 100%. Ja, denn alle haben die russische Staatsbürgerschaft, die Medaillen gewonnen haben. So. Oder dessen, der schon so und so lange dort leben muss in Russland, oder dessen Vater Russe schon war, oder dessen Opa, ja, wie viele Generationen müssen wir zurückrechnen? Brauchen wir dann einen Stammbaum? Ja? Müssen wir dann beweisen, woher wir abstammen? Ja, die Sportler müssen die dann hier so einen Stammbaum führen und da müssen die, was weiß ich, in vierter oder fünfter Generation müssen die in Russland leben, damit sie anerkannt werden. Also ganz billig, Mashable, ganz, ganz billig. Da wird doch nur wieder probiert, ja, schön zu reden, weil das Team USA abgelost hat, ja, will man jetzt die Erfolge der russischen Mannschaft eben diskreditieren. Ja. Sorry, USA, you've got pawned, right? You've got pawned. Take it. So. So sieht's nämlich aus, ja. Russland im Medaillenspiegel weit vorne, Platz 1, ja. Und USA nur Platz 4. So. Und das scheint, irgendwie müssen die Nationalisten sich ja da dann irgendwas zurechtlegen, ja, damit man sagen kann, ja, ja, klar, nur deswegen, also wir sind die God's Own Nation, wir sind die Nummer 1, ja, die sind nur die Nummer 1, weil die eben geschummelt haben, ne, also, ja, klar. Also ganz mies, ja. Also, da muss ich schon sagen, Mashable, wow, mies. Trotzdem habe ich einen Mashable-Artikel hier verlinkt, nämlich einer, wo man super schöne Sachen sehen kann, Bilder, Impressionen von der Abschlussfeier, die da auch genauso schön war wie die Eröffnungsfeier auch. Und wie gesagt, damit sind die Spiele offiziell vorbei. Allerdings noch nicht alles, denn die Paralympics sind ja noch im Gange, die vergisst man immer gern. Ja, auch in Russland, ja, gibt's die Paralympics. Was sagt denn jetzt dazu? Ne? Wahrscheinlich gar nichts, weil, ja, scheint ja nicht so beliebt zu sein, leider, muss ich sagen. Aber okay, gut. Paralympics gibt's jedenfalls noch. Aber die Informationen, ich finde so gut wie keine mehr in den entsprechenden Newsstreams. Ja, gut, nach all dem Schlimmen und nach all dem nervenzerfetzenden, ja, nach nervenzerfetzenden Meldungen, die ich heute hatte, ja, und meinem fast ungezügelten Ausbruch meiner Meinung, ja, es musste mal wieder gesagt werden, weil mir platzt bald der Kragen mit der Ignoranz der Menschen im Moment, ja. Also, es ist schon ziemlich übel. Aber zum Glück sind nicht alle so. Es gibt noch den Kern, der sich wirklich Gedanken macht und der sich auch dementsprechend verhält. Nur ich habe Angst, dass der Kern irgendwann durch die Masse erdrückt wird, die sich einen feuchten Kehricht um alles sonst kümmern. Hauptsache leicht, billig und naja, dem Mainstream entsprechend, ja, und ja nicht russisch. Ja. Zum Kotzen. Gut. Wer trotzdem noch was zu lachen haben will, wo ich denke, dass man schon eine Verbindung zu WhatsApp und dem ganzen Größenwahn und von Facebook und 19 Milliarden und alles Mögliche finden kann. Habt ihr eigentlich mal die Nutzungsbedingungen gelesen von WhatsApp oder wenn ihr euch bei Facebook anmeldet? Macht das mal. Lest die mal komplett durch. Nein, ernsthaft. Lest diese unglaublich langen Texte, ja, mal durch. Und zwar ganz. Und wenn ihr das nicht versteht, lasst es euch mal erklären. Und ich glaube, ihr klickt dann nicht auf. Ich habe die AGB akzeptiert, ja, und bricht den Anmeldevorgang ab. Ja. Und was vielleicht mal passieren könnte, ja, zumindest in der skurrilen Welt von South Park, ja, wenn ihr das nicht tut, ja, das könnt ihr mal sehen in der Folge Human Centipede. Ja, unser allerliebster Verein Apple, ja, hat da ja eine Hauptrolle sozusagen und da wird gezeigt, was passiert, wenn man vielleicht die iTunes Nutzungsbedingungen nicht ganz genau liest, bevor man sie akzeptiert. Ja? Größenwahn allerbester Manier hier bei South Park. Link findet ihr zu der Folge offiziell im Internet kostenlos verfügbar. Geniale Sache von den South Park Machern, Hut ab. Deswegen könnt ihr euch das angucken und euch kaputt lachen. Achtung, Fäkalsprache, mehr als hier bei mir im Podcast. Und ich ein Ausdruck muss ich jetzt nochmal übernehmen, auch wenn er ziemlich hart ist, ja. Aber vielleicht solltet ihr mal gucken, dass euch solche große Firmen, ja, wie Facebook und Apple und so weiter, dass die euch nicht ficken. Ja. Mehr sage ich jetzt nicht. Guckt euch einfach die Folge an, dann wisst ihr, was ich meine. Gut, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Informationen, Kritik habt, dann könnt ihr die loswerden unter Google Plus. Ja, genau, Google Plus Wochensicht. Rios Wochensicht einfach oben eingeben und schon findet ihr mich. Wenn ihr lieber nichts über Google machen wollt, könnt ihr mir auch direkt eine Mail schreiben und das Ganze sogar noch per GPG-Key verschlüsseln. Ja. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, R-Y-O. GPG-Key findet ihr auf der Website, und zwar unter wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!